Drinnen drängten sich Italiener in die rechten, Polizisten in die linken Bänke. Tief verschleiert trat Adelina ein, immer noch am Arm ihres Bruders, und nahm in einer der ersten Reihen neben einem Chorknaben Platz. Während der gesamten Trauerfeier schluchzte sie erbärmlich und vergrub den Kopf. Die Priester sangen auf Latein die Messe. Außer ihren Stimmen und Adelinas Schluchzen war es totenstill. Dann beantworteten die hohen Stimmen der Chorknaben die Litanei. Viele Trauernde weinten ungehemmt. Der Monsignore hatte die Geschichte von der Rache des Herodes ausgewählt. Kurz nach Jesu Geburt erfuhr Josef aus einem Traum, dass er das Kind nach Ägypten bringen solle, damit die Römer es nicht umbrächten. Herodes aber hörte von der Flucht und ließ seine Soldaten jeden Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung töten. Die zentrale Bibelstelle war Matthäus Kapitel 2, Vers 18. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel Klagens, Weinens und Heulens. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Vor der Kirche lauschten Trauernde, die keine Eintrittskarte zur Messe hatten ergattern können. Die Plätze waren aufgrund der enormen Nachfrage verlost worden. Einige knieten auf dem Pflaster, sprachen die Litanei leise mit. Der Monsignore, der sich bewusst war, wie viel Zorn der Mord ausgelöst hatte, predigte leidenschaftlich die Notwendigkeit, die Spaltungen in der Stadt zu überwinden. »Ich hoffe und bete, der Tod dieses frommen, treuen, großherzigen, liebenden und geliebten Mannes möge seinen Landsleuten die nötige Selbstachtung eingeben, dass nicht länger eine bloße Handvoll Krimineller ihr gesamtes Volk entehrt. Möge sein Tod uns allen die Dankbarkeit und Liebe lehren, die wir diesen Fremden in unserem Land schulden, auf dass wir sie nicht fälschlich benachteiligen. Lasst sie uns in unseren Herzen so willkommen heißen, wie sie es unter unserer Flagge sind.«